Lektion 5, Hörtext 2. Lotte kommt nicht ohne Heinz. Jetzt komm doch mal, Hans. Wir müssen die Gästeliste für die Hochzeit besprechen. Schließlich heiraten wir ja schon in 4 Monaten. Gästeliste? Wieso Gästeliste? Wir laden halt alle ein, unsere Freunde und die Familie natürlich. So viele sind das doch nicht, oder? Na ja, ich habe ja schon mal mit meiner Familie angefangen. Und das sind schon 27 Personen, wenn alle kommen. Wie bitte? 27? Aber Felicitas, wir wollten doch insgesamt nicht mehr als ungefähr 40 Leute einladen. Ich wusste gar nicht, dass du eine so große Familie hast. Wer ist das denn alles? Nun, meine Eltern natürlich. Und dann Tante Heide, Großvater Kurt und Großmutter Johanna, dann... Moment mal, Kurt und Johanna? Ich denke, deine Großeltern heißen Konstantin und Lina. Aber Hans, Konstantin und Lina sind die Eltern meiner Mutter. Die laden wir natürlich auch ein. Kurt und Johanna sind die Eltern meines Vaters. Und Tante Heide ist... Die Schwester deines Vaters. Jawohl, ich weiß, die kenne ich. Na gut, wenn die kommt, ist wenigstens was los. Aber das sind doch nur 5. Wer kommt denn noch? Tante Marianne mit ihrem Mann Erwin. Moment mal, ist das etwa die Schwester deiner Mutter? Die mit diesen schrecklich lauten und verwöhnten Bengel? Ach Hans, ein 4-jähriger Junge ist halt lebhaft. Und außerdem ist Peter nicht der Sohn von Tante Marianne, sondern ihr Enkel. Seine Mutter ist meine Cousine Petra. Die habe ich natürlich auch eingeladen. Sie ist doch seit kurzem geschieden und kommt sicher gerne. Aber sie muss den kleinen Peter natürlich mitbringen. Und meine Cousine Ute, die Schwester von Petra, wird auch kommen, mit ihrem Mann Ulrich. Na gut, von mir aus. Aber das sind immer noch nicht mehr als 10, 12 Leute. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Dann will ich noch Thomas einladen. Ach so, ja, dein Cousin. Ja, der muss auch kommen. Der ist ja sehr nett nicht und... Nicht Cousin. Thomas ist mein Onkel, auch wenn er kaum älter ist als wir. Und er kommt natürlich nur zusammen mit Wolfgang. Aber das ist ja noch nicht sicher. Vielleicht sind die beiden ja auch noch in Spanien. Ach, das wäre schade. Aber sonst? Sonst gibt es doch keine Onkel und Tanten mehr, oder? Naja, meine Mutter sagt, wir müssen noch Tante Lotte einladen, meine Großtante, die Schwester von Oma Lina. Na gut, eine Person mehr oder weniger, das ist ja egal. Lotte kommt nicht ohne Heinz. Wenn wir Lotte einladen, müssen wir auch Heinz einladen. Du weißt doch, ihren Freund. Und natürlich ihre 3 Töchter, mit Ehemännern. Wieso? Das ist doch wirklich etwas übertrieben. Du musst doch nicht immer gleich bei jedem Gast die gesamte Familie mit einladen. Aber bei Lotte schon. Ich war auch immer bei den Hochzeiten ihrer Kinder eingeladen. Tja, 5 Enkel hat Lotte inzwischen und die sind noch ziemlich klein. Die kommen wohl auch mit. Ein Glück, dass deine Familie nicht so groß ist, Hans. Lass uns doch mal überlegen. Also deine Eltern natürlich und deine beiden Brüder. Der Franz wird natürlich mit seiner Frau Gabi kommen und dein Onkel Anton...